Worauf warten Sie denn noch? Kommen Sie, stöpseln Sie sich endlich ein. Dieses Gerät ist das Neueste auf dem Gebiet. Sie werden sehen, im Nu sind Sie dieser Welt entflogen. Diese niederen Alltagsgeflogenheiten, diese spießigen zwischenmenschlichen Umgangsformen, das alles wird vor ein paar Stunden aus Ihrem Leben verschwinden. Ich habe mich aber eigentlich daran gewöhnt. Ich kenne es doch gar nicht anders. Sie sind vielleicht ein arrogantes Arschloch. Meinen Sie im Ernst, Sie kommen unbeschadet an dieser neuen Entwicklung vorbei? Für so bedeutend halten Sie den virtuellen Trend? Wer da nicht mitmacht, scheidet über kurz oder lang aus dem Rennen. So ist das nun einmal in unserer liebgewonnenen Wettbewerbsgesellschaft. Tun Sie sich dahinter bitte nicht beklagen. Ich weiß wirklich nicht. Diese ganzen Leitungen und Sensoren. Eigentlich verspüre ich nicht gerade den Drang, mich an diesen Apparat anzuschließen. Ehrlich, ich glaube, ich brauche so ein Gerät nicht. Entschuldigen Sie, aber wollen Sie mich jetzt auf den Arm nehmen? Sie können mir doch nicht erzählen, dass einer wie Sie seinen Alltag ohne technische Behilfsmittel auch nur einen minimalen Lustgewinn entlocken kann. Das würde ich Ihnen so brutal auch niemals ins Gesicht sagen, hielt ich nicht gleichzeitig hier in meinen Händen den ganz persönlichen Fluchtweg aus dieser Tristesse für Sie bereit. Ach ja? Gerade für Leute wie Sie werden diese Geräte doch gebaut. Also was ist? Wollen Sie sich jetzt einstöpseln oder nicht? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, halten Sie mich also für einen Versager. Welches sich leider nur wieder ein weiteres Mal bestätigen würde, wenn Sie auch diese neue Entwicklungsstufe, die da so erwartungsvoll vor Ihnen liegt, verpassen. Naja, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Sie werden es nicht bereuen. Mütter, bringt eure Töchter in Sicherheit. Vor mir und vor allen anderen Männern, die so sind wie ich. Oder die alles das auch nicht sind, was ich nicht bin. Oder sein konnte. Oder sein sollte. Dieser junge Mann schluckt wirklich jede Menge Drogen. Und zwar täglich. Da macht er gar kein Geheimnis daraus. Warum erzählen Sie mir das? Meinen Sie vielleicht, so etwas würde mich schockieren? Da irren Sie sich aber. Ich meinte ja nur, es ist schließlich Ihre Tochter, mit der er sich seit letzter Woche herumtreibt. Sie sind offenbar der Ansicht, meine Kleine könnte nicht auf sich selbst aufpassen. Sie ist doch schließlich erst 15, oder? Und er ist fast 10 Jahre älter und außerdem vorbestraft wegen Körperverletzung, soweit ich weiß. Sie machen sich eigentlich gar keine Sorgen um meine Tochter. Sie wollen meinen Erziehungsstil kritisieren, das ist es. Er kommt aus einer wirklich schlechten Gegend und arbeitslos ist er auch. Das macht Sie wohl sehr unsicher, dass es noch Leute gibt, die unerschütterlich an das Gute im Menschen glauben, was? In einem Heim ist er groß geworden. Und einen Schulabschluss hat er auch nicht. Sind Sie jetzt mit Ihren Klischees durch? Sie machen sich wirklich keine Sorgen um Ihre Tochter? Nein, macht sie nicht, du Hetzer. Es wird immer schwierige und benachteiligte Menschen geben und solche, die fähig sind, dieses Unglück auszugleichen. Weil sie nämlich aus einem Elternhaus kommen, das sie gelehrt hat, mit Randgruppen vorurteilsfrei umzugehen. Ich finde es verantwortungslos, wie Sie so daherreden. Wenn die Braven immer nur unter sich bleiben und alle Außenseiter meiden, ist das auch nicht viel besser als Inzucht. Können Sie sich wirklich nicht vorstellen, mit was für eindimensionalen und monotonen Kindern wir es einige Generationen später zu tun bekämen, wenn Saubermänner wie Sie über unser aller Paarungsverhalten zu entscheiden hätten? Ich weiß nicht. Vielleicht mit fantasielosen, langweiligen und obrigkeitsgläubigen Einfallspinseln? Ich sehe, es besteht doch noch Hoffnung. Wann kommt er denn nun endlich? Ein bisschen Geduld. Ich glaube, er ist gerade erst aufgestanden. Es ist eine Auszeichnung. Und eine Ehre ist es wohl auch. Nicht umsonst wohnt er in einem so prachtvollen Haus. Na, umsonst bestimmt nicht. Ich würde sagen, er hat es geschafft. Er ist ganz oben. Na, damit könntest du recht haben. Seit letzter Woche ist er eine Persönlichkeit. Na, ich denke, er war vorher auch schon jemand. Der Ehrenverdienstpreis der Stadt Augsburg. Wofür hat er ihn eigentlich bekommen? Na, für die Beschäftigungspolitik seines Betriebes. Er konnte dem allgemeinen Trend zum Abbau von Arbeitsplätzen in der Branche erfolgreich entgegensteuern. In welcher Branche? Der Rüstung. Seine Firma stellt Rüstungsgüter her. Waffen zum Erhalt des Friedens, sicher. Stationäre Werfersysteme, Minen, Radar und ferngesteuerte Lenkwaffen. Der Rest ist geheim. Hat er es denn nötig, den geheim zu halten? Bald vielleicht nicht mehr. Hoffentlich recht bald. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Glauben Sie mir,